HR2 Kultur Archivschätze. Heute spulen wir zurück in die Rundfunkgeschichte der 1950er Jahre, die auch für den Hessischen Rundfunk eine kleine mediale Revolution bedeuteten. Der erste UKW-Sender wurde auf dem Feldberg installiert und in der Frankfurter Innenstadt eröffnete der erste Frankfurter Fernsehsalon. Aber wir schauen auch hinter die Kulissen im Funkhaus und nehmen an einer Redaktionskonferenz teil, auf der die Pläne für das erste Fernsehprogramm in Hessen gemacht werden. Doch zuerst auf den großen Feldberg. Sie beobachten heute, meine Damen und Herren, unsere entschlossene, lange vorbedachte Wendung zu diesem neuen Sendeverfahren hin, das die Kalamitäten der übersetzten Mittelwelle nicht kennt und einen störungsfreien, wesentlich verbesserten Empfang bringt, allerdings ohne die theoretisch unbegrenzte Reichweite, die der Mittelwelle und der Kurzwelle über Länder und Meere hinweg eigen ist. Die Ultrakurzwellen pflanzen sich den Lichtstrahlen ähnlich in geraden Linien fort. Ihr Wirkungsbereich wird größer, je höher die Antenne aufragt, von der sie ausgesendet werden. Überall dort, wo der Rundfunk das neu erschlossene Wellenband zu benutzen anfängt, besteigt er deshalb mit seinen modernen Sendeapparaturen jene Berggipfel, auf denen vor vielen Jahrhunderten Feuersignale und Zeichen aus weißem und schwarzem Rauch entfacht wurden, wenn es bedeutende Mitteilungen für die Bewohner der Ebenen und Täler auszuschicken galt. Es war ein großer Fortschritt in der Rundfunktechnologie. Im Jahr 1950 wurde der erste UKW-Sender des Hessischen Rundfunks eingeweiht, auf dem Feldberg im Taunus. Bei der Einweihung sprachen der Oberbürgermeister von Frankfurt, Walter Kolb, der Vorsitzende des Rundfunkrats des Hessischen Rundfunks, Kurt Magnus, der amerikanische Hochkommissar John J. McCloy und der Intendant Eberhard Beckmann. Sie hören einen Ausschnitt aus der Feierstunde vom 1. Juni 1950. Wir Rundfunkleute, von der Besonderheit unserer Aufgabe überzeugt und mit dem Sinn für das im Grunde sehr Natürliche unseres Berufes, sind eigentlich kaum erstaunt über die Rückkehr einer inzwischen außerordentlich entwickelten und verfeinerten Technik zu diesen bevorzugten, wolkennahen Plätzen. Ein Sendegebäude, das sichtbar die Landschaft beherrscht, eine Sendeantenne, zu der die Hörer hinanschauen können, wenn sie unseren Darbietungen lauschen, machen den Vorgang sinnfälliger, der uns miteinander verbindet. Ich selber spüre das stark in diesem Augenblick, da ich das bisher Versäumte nachhole und alle Hörer herzlich grüße. Besonders jene dort unten im Rhein-Main-Gebiet und in den Tälern des vorderen Taunus, zu denen, wenn sie bereits Ultrakurzwellenempfangsgeräte besitzen, diese Worte buchstäblich vom Berge herabkommen. Viele dürften es allerdings vorerst kaum sein, die am eigenen Gerät das veränderte, echt und vollkommen wirklichkeitsnah gewordene Klangbild der Ultrakurzwelle genießen können. Monate wird es dauern, bis genug zusammengekommen sind, um ein zusätzliches Programm zu rechtfertigen. Und Jahre, bis wir die Vorteile der Ultrakurzwelle, mehrere Programme nebeneinander in höchster Qualität zu gestatten, voll auskosten können. Erfreulicherweise bringt die Industrie bereits Serien von Empfängern auf den Markt, bei denen der Ultrakurzwellenteil ebenso selbstverständlich ist wie der Langwellen-, Mittelwellen- und Kurzwellenteil. Vorsatzgeräte zahlreicher Typen ermöglichen es, die alten Geräte ebenfalls dem Ultrakurzwellenempfang zu erschließen, unter Verzicht allerdings auf den klanglichen Gewinn. Wahrscheinlich werden auch wir, wie es der Nordwestdeutsche Rundfunk bereits übt, in absehbarer Zeit für die Ultrakurzwelle wenigstens stundenweise von unserem Hauptprogramm abweichende Darbietungen geben, um uns und die Hörer allmählich mit den neuen Möglichkeiten vertraut werden zu lassen. Es dürften im Anfang vornehmlich Sendungen leichten Charakters sein. Sie sollen jedoch nicht darüber täuschen, dass gerade die Ultrakurzwelle die berufene Trägerin einer wirklichen Hörkultur sein wird, am meisten geschätzt von den wahren Musikliebhabern und Kennern, deren stille Stuben sie in echte Konzertsäle zu verwandeln imstande ist. Ein vermehrter Austausch zwischen den Sendern des In- und Auslandes müsste dann den Nachteil der geringen Reichweite aufheben. Verehrte Anwesende, liebe Hörerinnen und Hörer, 4 so große Sender wie dieser auf dem Feldberg und etwa ein Dutzend kleinerer automatischer Trabanten krönen später einmal Hessens Berggipfel, wenn unser neues Sendesystem ganz aufgebaut ist. Wir werden sie unabhängig voneinander steuern können. Das heißt, wir werden imstande sein, Sendungen auszustrahlen, auch für nur Teile des Landes. Den Rundfunk also noch viel inniger, als es bisher geschehen konnte, an ihr Leben, das Leben der Städte, Kreise und Regierungsbezirke heranführen, an die Quellen der demokratischen Betätigung. Und da außerdem das Mehrfachprogramm der Zukunft ihrem Geschmack die Wahl lässt, wird endlich einmal, wie ich zuversichtlich hoffe, das sorgenreiche Amt, das ich heute genau 4 Jahre trage, eine leichte, ja vielleicht sogar eine erfreuliche Bürde werden. Deshalb betrachte ich diesen ersten Feldberg-Sender mit ganz besonderem Wohlgefallen. Mir scheint dabei, dass wir und alle Hessen Grund haben, dem Architekten Gustav Schäfer, der Baufirma und den Arbeitern am Bau dankbar zu sein. Denn das Gebäude ist ganz offenbar eine Zierde des Feldberggipfels. Es spricht nun der amerikanische Hochkommissar Mr. McCloy. Herr Bundesminister, Herr Ministerpräsident, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Ich freue mich außerordentlich, heute an der Anweihung des neuen Ultrakurzwellensenders von Radio Frankfurt, oder besser des Hessischen Rundfunks, teilnehmen zu können. Ich darf den Männern und Frauen gratulieren, die für diesen wichtigen neuen Rundfunksdienst in Westdeutschland verantwortlich sind. Gleichzeitig möchte ich hinzufügen, dass sie sicherlich einen Sinn für Schönheit haben, denn die Aussicht hier vom hohen Feldberg ist prachtvoll. Eine freie Presse und ein freier Rundfunk sind das Barometer der Freiheit eines Volkes. Das deutsche Volk hat die Möglichkeit und die Aufgabe, seinen Rundfunk frei zu halten. Er darf niemals das bloße Instrument des Staates oder der Parteien werden. Dieser Sender auf dieser Anhöhe soll ein Symbol für die Weitsicht, die klare Zielsetzung und den freien Geist sein, die in öffentlichen Informationswesen herrschen sollten. Wie wichtig ist es doch, in der heutigen Zeit der ewigen Schlagworte, Schmähungen und Entstellungen, dass ein Volk wenigstens über gewisse Wellen die Wahrheit und die Stimme der Vernunft vernehmen kann. Möge dieser Sender, der am 5. Jahrestag von Radio Frankfurt seiner Bestimmung übergeben wird, dieses Symbol verkörpern für den Westen wie für den Osten Deutschlands und für die ganze Welt. Es spricht nun der Vorsitzende des Hessischen Rundfunkrates, Dr. Kurt Magnus. Meine Damen und Herren, ich habe für den Rundfunkrat zu sprechen. und möchte für den Rundfunkrat allen denjenigen Persönlichkeiten, die heute unserer Feier so viel Glanz verleihen, herzlich danken. Ich möchte insbesondere den Herren, die hier das Wort ergriffen haben, sehr danken. Denn aus ihren Worten wurde wieder einmal sehr deutlich, welche hohe Aufgabe dem Rundfunk gestellt ist. Mr. McCloy hat gesprochen von der Unabhängigkeit und Freiheit des Rundfunks. Herr Professor Ehrhardt hat gesprochen von der Liberalisierung des Geistes, der Rundfunk dienen soll, und hat gemahnt, dass der Rundfunk nur der Wahrheit diene. Herr Ministerpräsident Stock hat von der Toleranz gesprochen, die der Rundfunk üben soll, die er propagieren soll, und hat gemahnt, die Bildungsmöglichkeiten des Rundfunks zu nutzen. Und Herr Oberbürgermeister Kolb hat von der hervorragenden Rolle gesprochen, die der Hessische Rundfunk im Konzert der deutschen Rundfunkanstalten spielt. Eine Mahnung an den Hessischen Rundfunk. Und diese Mahnung wird noch deutlicher, wenn ich auf die schöne Aussicht zu sprechen komme, von der Herr McCloy sprach. Wenn wir hier von der Höhe des Feldbergs unseren Blick schweifen lassen über hessisches Land, wenn wir nicht gerade von dieser Stelle, aber von der Höhe jenes Turms nach Süden schauen, dann sehen wir zu unseren Füßen die gewaltige Stadt Frankfurt mit ihrem Häusermeer und ihren großen Vororten. Wenn wir weiter nach Osten sehen, sehen wir die Städte Offenbach und Hanau. Und wenn wir weiter nach Westen gehen, sehen wir Höchst mit seinen Häusern, Türmen, Schornstein. Wir sehen die Industrieanlage von Rüsselsheim. Wir sehen weiter nach Wiesbaden, das an den Taunus geschmiegt ist. Und wenn wir weiter nach Süden sehen, sehen wir Darmstadt und die Ortschaften der Bergstraße und zwischen all diesen Städten zahlreiche Dörfer. In all diesen Städten, Ortschaften und Dörfern leben Hunderttausende, leben etwa 1,5 Millionen Menschen. Und alle diese Menschen wollen und beanspruchen einen guten Rundfunk. Sie brauchen diesen Rundfunk, denn eine zivilisierte Bevölkerung kann heute einen Rundfunk nicht entbehren. Und der Hessische Rundfunk hat die Pflicht, diesen Ansprüchen zu genügen. Nach der technischen Seite und nach der inhaltlichen Seite. Wir hoffen, dass der heutige Tag nach technischer Richtung hin den Beginn einer günstigen Entwicklung bildet. Wir hoffen, dass die Ultrakurzwelle die Sendung dem Hörer technisch einwandfrei, klanglich schön und frei von Störungen bringt. In inhaltlicher Beziehung empfindet der Hessische Rundfunk die Verpflichtung, dem Hörer alles das zu bieten, was rundfunkmäßig geboten werden kann. Insbesondere will er dem Hörer Freude ins Haus bringen. Diese Verpflichtung wird sich der Hessische Rundfunk stets mit Einsatz aller Kraft, mit voller Hingebung widmen. Nach der Inbetriebnahme des UKW-Senders auf dem Feldberg nimmt sie nun die HR-Reporterin Anneliese Aulbach mit in eine Redaktionssitzung im Funkhaus. Anneliese Aulbach war eine der ersten Reporterinnen in den 50er Jahren. Sie war auch Autorin der Serie Tagebuch ihres Senders. Reporterinnen und Reporter aus dem Ressort Aktuelles Wort berichten von ihrer Tätigkeit. Ein Blick in die Nachrichtenwelt der 1950er Jahre. Ja, das aktuelle Wort ist nicht ganz einfach zu beschreiben. Politisches Wort und kulturelles Wort, das sind klare Sachgebiete. Man kann bei den meisten Problemen und Themen sagen, ob sie der Politik oder der Kultur zugehören. Aktualität ist aber kein Sachgebiet. Aktualität ist ein Zustand. Und dieser Zustand der Aktualität kann sowohl Fragen der Politik als auch der Kultur, als auch der Kunst, der Unterhaltung, der Wirtschaft, überhaupt alle Lebensgebiete betreffen. Um alle diese Fragen müssen wir uns kümmern. Häufig mit den Leitern der Politik und der Kultur abstimmen, ob sie dort unter dem Gesichtspunkt der politischen oder kulturellen Bedeutung oder bei uns unter dem Gesichtspunkt der Aktualität behandelt werden sollen. Wir haben es auch aus einem anderen Grunde nicht ganz leicht. Ein Hörspielprogramm zum Beispiel kann man ein halbes Jahr im Voraus planen, vorbereiten und produzieren. Bei aktuellen Sendungen geht das im Allgemeinen nicht, denn wir haben leider noch keinen Propheten verpflichten können, der uns sagen könnte, genau sagen könnte, was in 3 Wochen, was in 14 Tagen, ja, was in 8 Tagen aktuell sein wird. Wir müssen deswegen unsere Übertragungswagen sehr kurzfristig disponieren. Wir müssen häufig die Planung umwerfen, weil das Aktuellere der Feind des Aktuellen ist. Wir haben schließlich noch eine dritte Schwierigkeit zu überwinden. Nicht alles, was aktuell ist, was wir Ihnen als Ausdruck unseres Zeitgeschehens über Mikrofon und Lautsprecher vermitteln möchten, ist akustisch eindeutig darzustellen. Vieles, allzu vieles, ist eigentlich an das optische Bild gebunden. Das optische Bild, das der Reporter nun durch seine Beschreibung Ihnen zu vermitteln hat. So als wären Sie, verehrte Hörer, blind. Diese Grenze wird erst das Fernsehen überwinden und Sie können sich vielleicht vorstellen, wie sehr wir darauf warten, Sie durch Wort und Bild am Geschehen unserer Zeit teilnehmen zu lassen. So, ich glaube, dann gehen wir mal auf die Programm, die Vorschläge, die vorliegen. Also, was ist mit Kohlen, mit den Kohlen los, haben wir gestern Abend schon gesendet. 603 Anschläge in der Minute müssen wir, wenn es irgend geht, ein Stück von dem Autotypisten absetzen. Nicht wahr? Entweder müssen wir die beiden Sachen zusammenschmeißen oder sie weit auseinanderstellen. Ich bin für Letzteres. Also, würde das bedeuten, dass wir vielleicht, ja Gott, am Donnerstag die 603 Anschläge bringen. Der Autotypist ist aber älter. Ist älter, na gut. Nehmen wir also Donnerstag den Autotypisten. Ja. Hat mal jemand, ich habe nie einen Bleistift da. Doch. Dankeschön. Autotypisten. Dann haben wir die winterliche Straßenbeleuchtung. Da hatte ich ja vorgeschlagen, haben Sie mal... Ist an die Hessen-Rundschau verkauft. Ja, ich ausgezeichnet. Ich habe den Zettel dran gehängt. Ja, 1 Minute kürzen. Eine Minute kürzen. Mhm. Gut, und bleibt das so. Jawohl. Ja. Dann die Schnupfenbekämpfung. Die wollen wir dann also in das nächste UKW-Programm reinhängen. Am nächsten Montag, nicht wahr? Also, gehen wir mal kurz in die Vorschläge rein. Die Frau im Polizeidienst. Das ist ein Thema, das vor 2 Jahren mal gemacht worden ist. Was machen denn die Damen im Polizeidienst? Sittenpolizei, Jugendpolizei. Hm. Aber bitte nicht auf dem Revier auf, also nicht im Büro aufnehmen, nein, sondern nein, wenn, nein, dann draußen. Nein, ja? Draußen, selbstverständlich, ja. Gut. Frühling im Winter, Besuch bei Modefirmen, die jetzt die Frühjahrsmoden herausbringen. Ich war da neulich zufällig in Fulda. Dort war ein vollkommen aufgelöster Konfektionist, der also zweifelte, ob der Ausschnitt 1 Zentimeter tiefer sein durfte oder ob das Knie wieder etwas in Erscheinung treten durfte. Weiß der Teufel was alles. Er war also vollkommen aufgelöst und verwarf dauernd seine Modelle wieder und war sehr komisch. Ja, wie wäre das, wenn Sie das zusammen machten? Ja. Ja, gerne. Die Tatsache, dass also jetzt, ich meine, das muss man Leuten ja immer wieder klar machen, nicht wahr? Dass jetzt also der Frühling, ich möchte fast schon sagen, die Sommerkollektion, ich war auf dem Reißbrett, wir haben jetzt 6 Wochen vor Weihnachten, ich war auf dem Reißbrett, das erregendste Erlebnis ist, das könnte man doch ruhig mal machen. Ja. Dann Lindenfels, Freier vom Stein-Institut, ja. Das ist diese Geschichte, die das Sie mir diese, geschrieben diese haben. Das ist diese Kommunalbeamten-Geschichte, nicht wahr, die müssen und wir und dabei, wenn ich mal in Lindenfels bin, was über die Burg zu machen für UKW. Ja, die Burg ist recht hübsch. Ja, sehr schön. Die Burg Lindenfels, da könnte man in UKW ganz hübsch mal was machen. Kinder, was haben wir da für Chancen, wenn wir Fernsehen haben? Das ist natürlich so etwas wie eine Gewissensfrage. Also es sind soziale Themen, die mich am meisten fesseln. Themen, die über die Wiedergabe reiner Tatsachen hinaus stark in menschliche Bezirke hineingreifen. Das heißt nun nicht etwa, dass das alles todernst sein muss. Im Gegenteil. Es kann oft viel liebenswürdiger Spott darin liegen. Und den dann sichtbar oder besser hörbar zu machen, bereitet mir die meiste Freude. Und dann ist es natürlich noch das Honorar. Hoho. Als Reporterin habe ich es vielleicht nicht so schwer wie die Männer. Denn viele Berichte aus der Fülle der alltäglichen Probleme verlangen geradezu eine Frauenstimme. Zum Beispiel bei Reportagen von der Mode oder aus einem Kinderheim. Kurzum, mir sind die Themen am liebsten, bei denen ich annehme, dass der Hörer eine Frauenstimme erwartet. Ja, ich glaube, ein Reporter sollte sich überhaupt nicht spezialisieren, es sei denn, er ist Sportberichter. Aber ein Steckenpferd hat natürlich jeder von uns. Und da ich von der Bühne komme, da ist es ja naheliegend, dass mir Theater und Kunst besonders am Herzen liegen. Na, lieber Jente, du brauchst mich deshalb nicht gleich scharf von der Seite anzusehen. Bisher haben wir uns ja noch immer geeinigt, nicht? Ja, das ist natürlich nicht immer ganz einfach, da meine Interessen auf der gleichen Linie liegen. Ich komme ja auch vom Theater und vom Kabarett. Aber wenn uns beide das gleiche Thema interessiert, dann machen wir eben die Aufnahme zusammen, nicht? Im Übrigen leiste ich mir noch ein zweites Steckenpferd, das ist der Sport. Die Umstellung ist nicht immer ganz einfach, weil der Sport ja eine andere Ausdrucksweise und überhaupt eine ganz andere Art der Reportage verlangt. Eins steht jedenfalls fest, mit dem Herzen muss man bei jeder Sache dabei sein, wenn was Gutes aus dem Lautsprecher kommen soll, ne? Wenn sich ein Reporter auch nicht gut spezialisieren, das heißt auf ein bestimmtes Fachgebiet festlegen kann, so hat doch wohl jeder sein Steckenpferd. Ein Aufgabengebiet, das mir besonders liegt, sind Sendungen, die ich unter dem Begriff Land und Leute zusammenfassen möchte. Darunter verstehe ich Berichte, in denen aus den Aussagen der Menschen die Landschaft und ihre Geschichte, Sitten und Bräuche und Leid und Freud ihrer Bewohner zu uns sprechen. Es ist gar nicht leicht, die Frage, welche Reportagen man am liebsten macht, zu beantworten. Denn ein Rundfunkreporter muss ein Allround-Man sein, der jeder Aufgabe gewachsen ist. Aber mein Steckenpferd habe ich doch. Es ist, um es in einem Worte auszudrücken, die Natur. Alles, was da wächst und blüht und kreucht und fleucht. Es sind also die Tiersendungen aus dem Zoo oder aus Feld und Wald und die Sendungen aus blühenden Gärten und Wiesen oder dem einzigartigen Frankfurter Palmengarten, denen meine große Liebe gilt. Große Liebe zu den kleinen Dingen des Alltags. Was sind das nun für Menschen, diese Spieler? Woher kommen sie? Vor langen Jahren waren reiche Russen die vollendeten Spieler. Ohne die Miene zu verziehen, gewannen sie Riesensummen und verloren Vermögen. Der klassische Spielertyp aus der russischen Aristokratie ist abgelöst durch den reichen Grundbesitzer aus den südamerikanischen Staaten, durch den Großindustriellen und die Hochfinanz. Aber auch viele kleinbürgerliche Menschen sitzen um den Spieltisch. Man muss ihre Gesichter beim Spiel betrachten. Da ist einer, dem flimmern die Augen beim Verlust und beim Gewinn macht es ihm sichtlich Mühe, gelassen zu erscheinen. Das ist kein Spieler, das ist ein kleiner Anfänger. Aber was kann aus ihm werden, wenn ihn das Roulette nicht mehr loslässt? Übrigens, Spielen ist anstrengend, es zerrt an den Nerven. Öfters muss man einmal eine Pause einlegen. Diese beiden Herren hier, zwei liebenswürdige Typen von Gelegenheitsspielern, tun das an der Bar. Ein Ginfest möchte ich haben. Geben Sie mir bitte das Gleiche. Man muss sich ja schließlich mal hier erfrischen. Sie haben es trocken im Hals. Ja, also. Ja, Sie haben recht, mir geht's genauso. Haben Sie verloren? Ach Gott, bei mir ist es eigentlich pari. Ich gewinne mal, verliere mal. Ich bin so ein bisschen Systemspieler, wissen Sie? Wenn ich mal hierher gehe. Ja, irgendeine Idee, nicht? Ja, das ist eine Zahlspiel, ja, schön, das ist eine Sache, dass man die mal, das ist auch ein System, also sagen wir mal, 10 Mal hintereinander die 25, aber das ist sehr selten. Ja, ich warte bis zur letzten Sekunde und der werfe meine Chips. Dann werfen Sie das Ihre Chips. Aber heute war es daneben gegangen. Ja, ja, ich sehe es Ihnen an. Keine Intuition, es ist eine Intuition, ich glaube nicht an Systeme. Es ist viel interessanter, wenn Sie, sagen wir mal, das Gefühl haben, es spricht manchmal, wenn Sie die Zahlen anschauen. Plötzlich scheint sie eine Zahl anzugucken. Ja. Und dann setze ich da. Ja, das klingt unglaublich. Ja, wissen Sie, wie ich spiele? Wenn am Tisch 1 die 33 fällt, dann spiele ich die Nebennummern der 33 am anderen Tisch. Nein, ich spiele die Garderobennummer. Die Garderobennummer. Die letzte Hausnummer, die ich sehe. Ja, ja. Das bringt manchmal... Mhm. Haben Sie es überhaupt beobachtet vorhin? Der große Spieler ist wieder da. Das ist unwahrscheinlich. Das ist unwahrscheinlich, was der macht. Alles Höchstsätze. Ja, Höchstsätze, ja. Naja, ich habe mir sagen lassen, er spielt mit gewonnenem Geld. Also, mit gewonnenem Geld? Ja, ja, er hat hier am Anfang sofort groß gewonnen und seit der Zeit gelingt ihm das eine oder das andere, nicht wahr? Aber nicht auf die Dauer. Ja, ich glaube nicht daran. Das ist eine alte Geschichte. Sie kommen nahe. Mit mir geht es häufig so. Ich komme hinein, spiele sehr klein. 20 Mark. Ja. Die wird in Zweierstücken verspielt. Mhm. Wenn die nicht kommen, garantiere ich Ihnen, Sie haben kein Glück am Tag. Ja, hören Sie dann auf. Nein. Den Spielern auf den Leib gerückt. Eine Reportage von Anneliese Aulbach vom 2. Dezember 1950. Und nun von der Reportage zu einem Interview. Erich Schwarzkopf gilt als der erste Rundfunksprecher überhaupt. Eigentlich war er Programmdirektor, Regisseur und Toningenieur in einer Person. Am 22. Dezember 1920 sagte er das erste Rundfunkkonzert an, das von der Station Königs Wusterhausen südöstlich von Berlin gesendet wurde. Im Februar 1952 erzählte er im Zentralamt für Fernmeldetechnik in Darmstadt von den Anfängen seiner Rundfunkarbeit. Das Interview führte Gottfried Höster. Es ist noch gar nicht lange her, dass der Rundfunk sein 25-jähriges Jubiläum feierte. Aber die ersten Anfänge des Rundfunks liegen viel weiter zurück. Wir haben hier in Darmstadt im Fernmeldetechnischen Zentralamt Herrn Postamtmann Erich Schwarzkopf aufgesucht. Herr Schwarzkopf, der ganze Rundfunk hatte damals ja noch etwas Sensationelles und vor allen Dingen Experimentelles. Denn Sie haben sich ja praktisch alles selbst gebaut. Den Sender, das Mikrofon, die ganze technische Anlage, die dazugehörte. Ja, allerdings... Es gab nichts, und das ist etwas, was man leider heute nicht mehr so gerne wissen will, dass man alles aus dem Nichts schaffen musste. Ich hatte kein frequenzgerades Mikrofon. Und das fand sich dann etwa in dem Stil, dass man irgendein Pulver, ein Kohlepulver aus einem Mikrofon nahm, das sogenannte Postmikrofon, und irgendwo hineinschüttete, zwei Drähte reinsteckte, und dann konnte man darauf sprechen. Das ist im Grunde genommen ein frequenzgerades, einfaches Mikrofon. Und Sie waren ja auch der erste Rundfunksprecher überhaupt, nebenbei der erste Programmdirektor, Regisseur und Toningenieur und so weiter. Wann startete denn nun eigentlich die erste offizielle Sendung? Also wir haben Weihnachten 1920 ein Weihnachtskonzert veranstaltet. Da habe ich sogar noch mitgespielt. Ich habe gelernt, mal Geige und auch Cello und ein Harmonium haben wir uns gepumpt aus der Stadt unten und dann ging das los, das war sehr nett. Aber nachher haben wir vor allen Dingen sehr viel Werbekonzerte spielen müssen für Vortragende im Reich. Da war zum Beispiel der Physiker Pauk, der Vorträge hielt vor einem geladenen Publikum und wir mussten dazu die Musik stellen und er empfing sie und so weiter. Das war ganz, ganz nett und lustig. Der Herr Pauk machte also dafür den Rundfunk Reklame sozusagen. Machte Reklame, ja. Und für alle diese Leute, die da diese Werbevorträge machten, stellten wir die Musik. Ich habe manchen Abend so 5 solche Werbekonzerte zu je einer halben Stunde hintereinander gespielt. Das war eine sehr interessante Geschichte. Vielleicht kann ich Ihnen da mal ein kleines Erlebnis von solch einem Werbevortrag mal erzählen. Ja, Sie müssten ja in Ihrer Kiste Dutzende solcher, wahrscheinlich in den meisten Fällen komische Erlebnisse haben. Ja, es waren zum Teil komische. Eines Abends hatten wir auch wieder mal ein Werbekonzert zu spielen. Ich weiß nicht, für wen es gewesen ist, jedenfalls war es auch sehr weit weg. Es war ein furchtbares Wetter draußen, Schneetreiben im Winter. Und um 9 sollte die Geschichte beginnen. Ich habe rechtzeitig meinen Sender eingeschaltet, saß oben am Mikrofon und an meiner Plattenspielapparatur und spielte zunächst mal eine Platte vor, damit die Leutchen sich mit ihrem Empfänger einstellen konnten. Denn früher war das nicht ganz einfach. Ja, und es wurde 5 Minuten vor 9, es kam niemand. Es wurde noch später und mit einmal tut sich die Tür auf und 5 erfrorene Gestalten erscheinen. Ich sage, um Gottes Willen, Krischan. Das war der Klarinettist mit dem Namen Otto Heinrich, ein lieber, guter Freund, der sich immer zur Verfügung stellt. Ich sage, Krischan, wo kommt ihr denn her? Na, sagt er, das war eine schöne Geschichte. Wir haben eine halbe Stunde am Tor gedonnert und es hat keiner aufgemacht. Ich sage, na was denn? Ich habe doch Bescheid gesagt, das Tor soll offen sein. Ja, es ist doch keiner da gewesen. Na, und was nun? Ja, na, als das so lange dort hatte, da sagte ich dann, ja, Kinderschnur, helpt das nicht. Und da haben wir erstmal die Sängerin über das 3 Meter hohe Tor rübergeschmissen, kann man schon beinahe sagen. Und dann die Instrumente hinterher und dann sind wir drüber weggekrabbelt und dann sind wir hier. Und dann konnte das Konzert doch noch stattfinden. Das war also ein kurzer Ausschnitt aus Ihrem Rundfunkleben, Herr Schwarzkopf. Wir danken Ihnen für dieses kleine Interview und man kann in Ihrem Falle wohl sagen, ein Leben für den Rundfunk. Das war ein Interview mit dem Radiosprecher Erich Schwarzkopf aus dem Jahr 1950. 1952 formulierte der Intendant des HR, Eberhard Beckmann, im Radio seine Gedanken über erste Fernsehprogramme in Hessen. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Hessische Rundfunk wird voraussichtlich gegen Ende des Sommers probeweise Fernsehprogramme ausstrahlen. Die Vorbereitungen dazu haben begonnen. Sie bedeuten eine erhebliche Last für uns, denn sie geschehen zu einem Zeitpunkt, an dem bestimmte Vorhaben des Hörfunks unsere Kräfte noch stark in Anspruch nehmen. Trotz der 4 Mastantenne am Frankfurter Heiligenstock und des 20-Kilowatt-Senders auf dem Meißner bleibt nämlich die Mittelwellenversorgung, besonders im Dreieck Friedberg-Marburg-Fulda, ungenügend. Wir brauchen wahrscheinlich zusätzliche kleinere Mittelwellenstrahler. Im Netz der UKW-Sender fehlen noch die beiden Eckpunkte auf der Sackpfeife und auf der Rhön. Der Gedanke wäre verführerisch, angesichts dieser und anderer zahlreicher offener Probleme die Entscheidungen über Fernsehfragen vorerst hinauszuschieben. Es gibt sowieso genug Leute, die dem Fernsehen gegenüber echte Besorgnisse hegen. Ihre Befürchtungen werden genährt durch manche negativen Auswirkungen, die man in den fortgeschrittenen Fernsehländern Amerika, England und Frankreich beobachtet. Aber die Erfindung des Buchdrucks, das Aufkommen des Films, die Geburt des Radios haben nicht minder schwere Bedenken ausgelöst und dennoch ist die Entwicklung dadurch nicht gehindert, ja, nicht einmal verzögert worden. Man muss die Verantwortung auf sich nehmen, die einem zufällt. Das Fernsehen gehört zweifelsohne in den Bereich der Aufgaben, die Kraftgesetz von den Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik und damit auch vom Hessischen Rundfunk zu erfüllen sind. Der Nordwestdeutsche Rundfunk, der im Herbst bereits ein regelmäßiges Programm senden will, strahlt seine Versuche seit vielen Monaten aus. Dank eines Umstandes, über den ich nachher sprechen will, muss der Hessische Rundfunk der nächste sein. Wäre der Krieg nicht gewesen, so brauchten wir uns überhaupt heute den Kopf nicht zu zerbrechen. Wir hätten das Fernsehen nämlich längst. Vor 15 Jahren stand Deutschland unter seinen Pionieren. Heute sind die Vereinigten Staaten von Amerika vorne, zumindest zahlenmäßig. England und Frankreich führen in Europa. Diese Tatsache, dass in mehreren Ländern Fernsehen schon lange, wie Zeitungen und Rundfunk, zu den gewohnten Erscheinungen des modernen Daseins gehört, verschafft uns den Vorteil, es studieren und Lehren daraus ziehen zu können. Das tat auf mehrfachen Reisen eine Kommission, die schon im November 1950 von der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik berufen wurde und deren Vorsitzender ich bin. Wir haben kein Land gefunden, dessen Fernsehprogramme wir zur einfachen Nachahmung empfehlen möchten. Die Vereinigten Staaten kommen schon deswegen nicht in Betracht, weil ihre Fernsehstationen wie die Hörfunksender auf privater, kommerzieller Basis arbeiten. Ihre Bemühungen, Programme von Niveau zu produzieren, werden immer wieder beeinflusst durch die Anforderungen der Inserenten und deren Urteil über die Zugkraft einer Sendung. Die immer stärkere Ausweitung der Sendezeiten ist eine weitere Folge. Die meisten Fernsehstationen in Amerika arbeiten heute von mittags bis über die Mitternachtsstunden hinaus. Alle europäischen Länder, ob sie nun schon begonnen haben oder Pläne diskutieren, beschränken ihre Programme auf wenige Stunden. Auch wir werden von Anfang an eine weise Beschränkung obwalten lassen. Der Inhalt der Programme wird vielleicht den Englischen am nächsten stehen, wo man klar erkannt hat und sich danach richtet, dass mit dem Fernsehen nicht etwa das Kino oder das Theater in die Wohnungen wanderte, sondern das ganz neue dramaturgische, optische und erlebensmäßige Gesetze zu begreifen und einzuhalten sind. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein erfolgreiches, gesundes Fernsehen in Deutschland scheint mir jedoch im Gegensatz zu England der Verzicht auf eine zentrale Lenkung zu sein. Der Deutsche Rundfunk hat sich von Anfang an die reiche Vielfalt der nebeneinander bestehenden Kulturlandschaften fruchtbar gemacht und jede zum Sitz einer Sendegesellschaft erkoren. Selbst in den Zeiten stärkster Zentralisation durch die Reichsrundfunkgesellschaft ist Berlin niemals das geworden, was Paris und London sind. Eine andere, im Grunde erfreuliche Wesensart der Deutschen kommt hinzu. Ihr galt der Stoßseufzer eines Filmverleihers, der neulich erklärte, in jedem Land der Erde habe er um den Charakter der Filme gewusst, die dorthin passten. Nur in Deutschland sei er hilflos, es beherberge lauter Einzelgänger. Die Lehre aus diesen Erkenntnissen sollte lauten, möglichst viele Fernsehprogramme der verschiedensten Art. Da aber die Programme teuer sind und wir Intendanten von vornherein wussten, dass jeder Einzelne nicht ein etwa dreistündiges Programm von hoher Qualität fertigbrächte, da außerdem jeder Teilnehmer am Fernsehen in Deutschland nur einen Wellenkanal, also nur einen Sender, wird empfangen können, ist die beste Lösung ein einziges Programm, zu dem wir dann aber alle nach unseren Kräften beisteuern. Einige Fachleute, ich will ihre Meinung nicht verschweigen, befürworten dennoch die Gründung einer zentralen Fernsehanstalt in der Bundesrepublik. Sie trauen dem föderalistisch aufgebauten Rundfunk ein gemeinsames Handeln nicht zu. Wie sieht es damit aus? Jeder Fernsehsender in der Bundesrepublik, wo immer er auch steht und von welcher Anstalt er gebaut wird, ist bestimmt durch einen verbindlichen Plan, der in der Zusammenarbeit aller Rundfunkanstalten und der Bundespost ausgearbeitet wurde. Keine zentrale Leitung könnte es besser machen. Sämtliche Anstalten haben sich bereit erklärt, an dem projektierten gemeinsamen Programm mitzuarbeiten. Dabei hängen sie allerdings von den Fortschritten der Verbindungslinie ab, die durch die Post gebaut wird und die ich die Sammelschiene unseres Fernsehens nenne. Sie ist im Bau. Im Herbst wird sie die Entfernung zwischen Hamburg und Köln überbrückt haben. Dann kann der NWDR vom Versuchsprogramm zur regelmäßigen Ausstrahlung dessen übergehen, was seine Kameras und Filmabtaster in Hamburg und Köln beibringen. Nun wird es auch klar, warum, wie ich vorhin sagte, der Hessische Rundfunk der nächste in der Reihe sein muss. Wahrscheinlich im März 1953 erreicht die Sammelschiene von Köln her den Feldberg im Taunus. Damit wäre die Voraussetzung für die Ausstrahlung eines Programms geschaffen, an dem der NWDR und der Hessische Rundfunk mitwirkten. Später folgen die süddeutschen Stationen. 1954 rechnet man mit dem Anschluss Münchens. Jeder neue Abschnitt der Sammelschiene würde dem gemeinsamen Programm die entsprechenden weiteren Teilhaber bringen. Um vorbereitet zu sein, errichtet der Hessische Rundfunk bereits einen Fernsehsender auf dem Feldberg im Taunus. Außerdem wurde ein Übertragungswagen mit 3 Kameras bestellt. Der 10-Kilowatt-Sender soll im August fertig sein, der Übertragungswagen etwa zur gleichen Zeit. Im August dieses Jahres sind deshalb erste Versuchssendungen zu erwarten. Überdies wurde bei der Planung des neuen Funkhauses am Dornbusch ein Fernsehstudio einbezogen. Alle Kabel- und Versorgungsanlagen am Dornbusch sind so bemessen, dass sie auch dann noch ausreichen, wenn auf dem großen freien Gelände, das wir mit den Gebäuden erwarben, eine ganze Reihe weiterer Studios entstehen sollte. Ein zweiter, ebenfalls 10 Kilowatt starker Fernsehsender für unser nordhessisches Gebiet kann zwar erst später bestellt werden, doch enthält das neue Gebäude auf dem Meißner bereits den Platz, das Fundament und die Anschlüsse für ihn. Ich kann mir nicht denken, verehrte Zuhörer, dass es viele Privatleute gibt, die sich zum Kauf eines Fernsehempfängers entschließen, bevor wir im nächsten März von Versuchssendungen zu einem regelmäßigen Programm übergehen. Hoffentlich vereinfacht und verbilligt bis dahin die Industrie ihre Erzeugnisse. Aber selbst bei den günstigsten Voraussetzungen wird das Fernsehen den Rundfunk nicht verdrängen, der ja unser treuer Begleiter durch den Tag geworden ist und es bleibt. Damit hat der Hessische Rundfunk in Zukunft die doppelte Aufgabe, den Hörfunk weiter zu verbessern und dem Fernsehen die Wege zu bereiten. Eberhard Beckmann, der Intendant des HR, sprach über die ersten Programmpläne fürs Fernsehen. 1953 eröffnet in der Frankfurter Innenstadt der erste Fernsehsalon. Ein Ereignis, über das der Rundfunkreporter Gottfried Höster berichtet. Das Fernsehen gewinnt sich, seitdem der Hessische Rundfunk seinen Fernsehsender eröffnet hat, auch in Hessen immer mehr Freunde. Und nun ist man dabei, hier in Frankfurt den ersten richtigen Fernsehsalon zu eröffnen, Herr Ravenstein. Sie wollen also vermeiden, dass Ihre Kunden, Ihre Interessenten auf ein Fernsehgerät auf der Straße stehen, dass sie gezwungen sind, sich durch die Schaufensterscheibe das Fernsehprogramm anzusehen, und wollen Sie also hier in Ihren neu zu eröffnenden, im Moment noch nicht ganz fertigen Fernsehsalon bitten. Ich darf eine kleine Beschreibung geben. Ein Raum von vielleicht 25, 30 Quadratmetern mit hellen Stahlrohrmöbeln, ganz hell gestrichen. Natürlich kann das große Fenster an der einen Stirnseite verdunkelt werden. Und an der anderen Seite, da stehen einige Fernsehempfänger verschiedener Fabrikate, sodass man auch ohne weiteres Vergleichsmöglichkeiten hat. Nun, zunächst einmal, wie gesagt, Herr Ravenstein, wollen Sie das Fernsehen publik machen? Ja, zunächst möchte ich nochmal darauf eingehen, dass es überhaupt verkehrt ist, meines Erachtens nach Fernsehgeräte in einem Schaufenster vorzuführen, weil die Lichteinwirkung von außen viel zu stark ist, sodass die Fernsehgeräte fast immer übersteuert laufen und ein ganz falscher Eindruck erweckt wird. Ein Flimmern kommt dadurch zustande und das Publikum bekommt einen ganz falschen Eindruck. Nun lese ich hier in Ihrer Einladung, dass man nach vorheriger telefonischer Anmeldung das Fernsehprogramm des Abends von 20 bis 22 Uhr in Ihren Räumen, also hier im Fernsehsalon, jeden Abend anschauen kann. Haben sich schon irgendwelche Interessenten gemeldet? Ja, das Interesse ist schon da, obwohl das Fernsehklima leider noch nicht richtig vorhanden ist. Ja, Fernsehklima, sagen Sie. Vielleicht liegt es an den doch noch immerhin recht hohen Preisen für einen Fernsehempfänger. Wie sieht es da mit dem Ratenzahlungssystem aus? Was ist da vom Handel geplant? Hat man es bis auf 10 Monaten bis jetzt beschränkt, sodass ein Gerät, was heute 1095 Mark kostet, ein Drittel angezahlt wird. Das wären etwa 340 Mark. Und wo dann nachher ein Rest bleibt, auf 10 Monaten Monatsraten verteilt, die ungefähr sich auf 80 Mark belaufen. Das ist trotzdem für viele Personen tragbar. Wie sich die Statistik in London ergeben hat, sind sogar 70% der Fernsehgerätekäufer aus der Schicht gewesen, die ein Monatseinkommen von ungefähr 400 Mark hatten nach deutschem Geld. Und gerade dieses Publikum hat auch diese 80 Mark erübrigt. Ihre Frau ist dabei, im Augenblick noch den Salon auszuschmücken. Es werden ein paar sehr, sehr hübsche Ölbilder hier aufgehängt. Natürlich werden auch Blumen überall hingestellt für die Gäste, die Sie heute Abend empfangen werden. Denn Sie geben mir einen richtigen kleinen Empfang. Es wird ein richtiger kleiner Festakt hier gestartet. Nicht? Und da gibt es für Sie eine ganze Menge Arbeit. Wie es sich auch gehört, natürlich. Solch eine Eröffnung muss etwas feierlich vor sich gehen. Es geschieht ja nicht alle Tage, dass man einen Fernsehsalon in Frankfurt eröffnet. Ja, dann darf ich Ihnen also nur wünschen, dass Ihre Gäste heute Abend ein gutes Bild auf Ihren Fernsehschirmen sehen werden. Ich danke Ihnen für Ihre guten Wünsche und hoffe, dass sich das Fernsehen, genau wie in allen anderen Ländern, viele Freunde erwirbt. Und hoffe auch, dass das Programm auch zuweilen tags ablaufen wird, sodass auch die Kunden, die nur Tagszeit haben, das Programm sehen können. Eine Reportage von Gottfried Höster aus dem Jahr 1953. Seine Kollegin Anneliese Aulbach hatte bereits Anfang des Jahres das erste öffentliche Fernsehcafé besucht und führte hier ein Interview mit dem Betreiber. Es ist eine ganz merkwürdige Atmosphäre hier in dem kleinen Café. Sonst, da sitzen die Menschen in Gruppen um den Tisch herum. Und jetzt, da sitzen sie alle an einer Seite, dicht gedrängt. Sie haben die Kaffeetassen vor sich stehen und die Kuchenteller mit dem Stück Torte. Aber alle starren gebannt auf den Apparat, der gerade zwischen den zwei Fenstern in der Ecke steht. Im Augenblick läuft ein kleines Kriminalhörspiel in Bild und Ton. Ich muss sagen, Herr Kötter, das ist also der erste Apparat überhaupt, der in Hessen verkauft worden ist und der aufgestellt worden ist. Ja, da ist der Besitzer hier, der ist an mich herangetreten. Ich bin der Meinung, dass auch von 10 bis 12 ein Programm für sein Café sehr gut ist. Und ich sehe, das Interesse ist sehr groß und ich nehme an, dass das Geschäft sehr gut wird. Nun sind Sie gestern hier gewesen und auch heute und auch Ihr Begleiter. Wahrscheinlich muss doch irgendein Mensch den Apparat auch bedienen können. Ja, da haben Sie vollkommen recht, denn ein Fernsehempfänger ist zwar in seiner Bedienung doch so gehalten, dass ihn jedermann einstellen kann, aber wie gesagt, gekonnt muss es werden und meine Aufgabe ist es, eine junge Dame dieses Cafés entsprechend zu unterrichten, dass sie eben den Empfänger weitgerecht einstellen kann. Jetzt muss ich wieder mal auf den Bildschirm schauen, denn jetzt ist natürlich ein Spiel im Gang. Oh, das ist ein ehemaliger Fernsehfilm, der schon vor dem Krieg aufgenommen wurde. Das dreht sich in diesem Fall hauptsächlich um alte Wochenschauen, um Filmausschnitte. Und der Sinn der Sache ist ja nicht, vielleicht im Augenblick etwas Aktuelles zu zeigen, sondern hauptsächlich, um einmal ein Programm abwickeln zu können. Und das veranschaulichen eben diesen alten Filmstreifen. Und da jetzt Musik spielt und Sie also nicht bemüht sind, da vorne hinzuschauen, darf ich Sie mal fragen, haben Sie das nun zum ersten Mal gesehen? Ja, ich sehe das nun zum ersten Mal und ich finde es herrlich, dass man hier so gemütlich bei Kuchen und Kaffee fernsehen kann. Ja, es ist beinahe wie im Kino, nur eben, dass man Kaffee und Kuchen dabei hat, nicht wahr? Ja, es ist wunderbar. Ich habe sowas Ähnliches noch nicht erlebt. Und darf ich Ihren Gatten fragen? Auch ich sehe heute zum ersten Mal das Fernsehen und bin begeistert davon. Wir freuen uns alle darüber, wenn im April oder Mai der offizielle Fernsehempfang hier in Frankfurt stattfindet. Und selbst wenn die Bilder alt sind, selbst wenn man da Haley Finkenzeller und Willi Forst noch sieht, wie sie vor 20 Jahren ausgesehen haben, so glaube ich, macht es doch jedem, der hier sitzt, Spaß, Wiedersehen zu feiern und eben hier zu sitzen am helllichten Tag, ohne dass ein Zimmer verdunkelt ist wie im Kino, ohne dass man Rücksicht nehmen muss auf den Nachbarn. Es wird geraucht, es wird Kaffee getrunken, es wird der Kuchen gegessen. Und dann schaut man nach vorn, plötzlich verstummt das Gespräch und man schaut sich den Film an. Ja. Und dieses merkwürdige Geräusch, das ist also das Zeitzeichen des Fernsehsenders. Ganz recht, das ist das Zeitzeichen des Fernsehsenders, nicht? Man sieht aus dem Testbild heraus, dass der Sender mit der Bildmodulation noch da ist und der Ton wird eben durch das Zeitzeichen angekündigt, nicht? Und jetzt kommt die überall, die jetzt Absage. Hier ist der Fernsehversuchssender der Deutschen Bundespost auf dem großen Feldberg im Taunus. Wir beenden unsere heutige Versuchssendung. Die Bildleistung betrug 1 Kilowatt, die Tonleistung 250 Watt auf Kanal 4 mit Richtstrahlung nach Darmstadt. Die Bildmodulation wurde dem Sender über eine Dezimeter-Richtverbindung aus dem Fernmeldetechnischen Zentralamt Darmstadt zugeführt. Jetzt wird das Testbild auch gleich weggenommen und dann ist die Sendung für heute Vormittag beendet. Sehen Sie? Zum Glück kann man ja auch ein Fernsehgerät ausschalten, nicht wahr? Und die Musik, die Sie jetzt hören, die kommt also wieder direkt aus dem Funkhaus. Die Reporterin Anneliese Aulbach im Jahr 1953. Sie hörten historische Aufnahmen aus unserem Archiv aus den 1950er Jahren. Sie können diese Beiträge ab jetzt auch nachhören in der ARD Audiothek unter der Rubrik Retro. Mein Name ist Christiane Kreiner. Ihnen noch einen schönen Nachmittag.